zur Beileidsbezeigung zum Tod vom Träger des Kim Il-sung-Ordens und Helden der Republik Kang Gi-sob, Kandidaten des ZKDAP-DAK, Abgeordneten der obersten Volksversammlung der DVRK und Leiter der Hauptverwaltung für Zivilluftfahrt, schickte Genosse Kim Jong-un am 22. Januar einen Kranz an den Katafalk vom Verstorbenen.